gedacht, K1 ist aus dem Business. Ich war nur kurz draußen pissen. Ich glaub, ihr Clowns macht Witze. Ich mach mich wieder auf zum Fitness. Pump mich auf, denk an euch, plane, laufen Schritte. Schritte wie ich am besten den Dreckshaufen vernichte. Fick Rap, ich brauch ne Kiste. Hab zwei Knarren, doch ich rauf ne dritte. Komm in dein Haus und fick dich. Greif mir alles, was auf dem Tisch ist. Hör auf zu fauchen, bitte. Du kriegst sowieso Faust und Stiche. Was? Weglaufen gibt's nicht. Höchstens, wenn ich vor Blaulicht blitze. Bin berauscht vom Blitzlicht. Rapstar-Modus, 1000 Bitches. UFOK1 SAID von innen und außen spitze. Die neue Deutsch-Raps-Elite. Unser Zeug deckt die Miete. Was ich euch Keks verbiete, ist das Maul auf zu Recht. Ich will Hip-Hop-Music. Don't beat him up. Paraden. UFO bekommt vom Schreiben langsam Blasen. Die Bitch muss bleiben und langsam blasen. EP-Stress, ich glaub, ich könnt Strand vertragen. Mach die vorne zu, komm die hinten rein. HR, Kampfansage, ich such nen Schmal und find nen Reim. Bald ist dein Geld meins, wo ist der Panzerwagen? Ich bin ein Arschloch, ach nee, fühl mich grad so okay. Hoodridge, HR, chill im Hardrock-Café. Jeden Abend Kalbsrippchen, John Travolta, Pulp Fiction. Schwarz-Weiß von der Art gleich, K1 und UFO. Hurensohn, bleib sitzen, nein, du bist nicht so wie wir. Nicht mal ein bisschen flitschen, kannst mir leisten, dass die Nutte auch ne Stunde bleibt. Rapper wollen spielen, bring mir ein Hund, der weiß. Runde 3, bist du Studio Tag Team. Du bist kein Berliner und musst jetzt wegziehen. Z-A-K, yeah, Killer Beats, rasiert, DJ Sassoon, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Real Hip Hop Music. Woodridge 2012. It's real hip hop music. It's real, you feel? This is this is DJ's a cool killer. This is Five Fist Dragon.